Straßen lang. Halte deine Hand, du siehst mich an. Verrückt, dass du jetzt wieder neben mir stehst. Dass das Chaos jetzt in Liebe geht. Lass uns einsam sein in Zweisamkeit. Lass doch einfach unsere Zeit mal teilen. Lass uns einsam sein in Zweisamkeit.